Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ich möchte gerne mit euch reden über das, was euch interessiert. Das ist ja eine freie Themennacht. Und ich würde gerne mit euch reden einmal über das Dschungelcamp. Habt ihr heute die Auftaktsendung gesehen? Wie hat es euch gefallen? Wie findet ihr den neuen Moderator? Und ich würde mich auch ganz gerne mit euch darüber unterhalten, dass die Bischofskonferenz, das Forschungsprojekt zur Aufdeckung der Missbrauchsfälle in der Kirche aufgekündigt hat. Also, Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist die Susanne, 67, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Susanne. Hier. So, meine Liebe, um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um Folgendes. Ich habe gestern so oft versucht, bei dir durchzukommen und zum Schluss sagtest du das mit der katholischen Kirche. Genau, ich habe es gerade wieder gesagt. Ja, und genau deshalb hatte ich gestern die ganze Zeit versucht, durchzukommen. Aha. Und ja, es geht um meinen Sohn. Mhm. Der war in einem katholischen Kinderheim gewesen und wurde auch von einer Nonne missbraucht. Mhm. Und das auch fast ein Jahr lang. Ein Jahr lang wurde der Junge von einer Nonne missbraucht. Wie alt war dein Sohn damals? 5 Jahre. Und wie ist das dann aufgeflogen? Ja, also das war damals bei uns also privat alles ein bisschen durcheinander. Sein Vater hat ihn bei mir ein paar Mal entführt und so weiter und hatte ihn dann einfach in ein katholisches Kinderheim abgesetzt, muss ich mal so sagen, und ist dann selber auch verschwunden gewesen. Mhm. Und ich wusste überhaupt nicht, wo ist mein Kind, und ich hatte damals gar keine Alternativen gehabt, irgendwie nachzuforschen, weil ich selber auch wohl, ich weiß gar nicht so weit war. Ich war ja auch noch sehr jung gewesen damals, weil sein Vater, der war 27 Jahre älter als ich und ich hatte ihn ganz jung kennengelernt. Also da war sehr viel, aber es geht ja jetzt darum. Genau, also war sehr viel Kuddelmuddel. Meine Frage war gewesen, wie ist das aufgeflogen, dass die Nonne das damals gemacht hat? Ja, es geht um Folgendes. Mein Sohn hat mir das in den 80er Jahren erzählt, so 86 war Da war er ungefähr wie alt? So in die 20. In die 20, also er hat lange geschwiegen dann auch. Ja, er konnte da auch gar nicht so richtig mit umgehen. Und das kommt ja dann immer erst, wenn man älter wird, weil man als Kind damit ja gar nicht umgehen kann und das einordnen kann, was passiert da mit mir. Hat dein Sohn dir offen erzählt, was diese Nonne damals mit ihm gemacht hat, genau? Ja, und zwar, sie hat ihm immer unter ihren langes Gewand da runtergeschoben zwischen ihre Beine und er musste sie immer mit seinem Mund befriedigen. Das ist unfassbar. Heute sagt man ja Französisch dazu, ne? Das ist unfassbar, ja. Ja, und das ging eine ganze Zeit lang so. Hast du denn damals, wenn du dich so zurückerinnerst und die Zeit so Revue passieren lässt, war der Junge irgendwie verändert in der Zeit? Ja, ich habe ihn dann anschließend, nachdem mein Mann, also damaliger Mann, ihn aus dem Heim wieder rausgeholt hatte, hatte er einfach bei anderen Leuten abgesetzt. Mhm. Und ich habe mich mit dem Jugendamt ja in Verbindung gesetzt und das war ein Hin und Her. Jedenfalls wurde mein Sohn dann wieder gefunden und er ist Bettnässer gewesen. Und also er war total durch den Wind. Ja. Also nur waren da so viele andere Turbulenzen, dass du das vielleicht gar nicht richtig zuordnen konntest, woran es jetzt vielleicht liegen könnte. Nein, an sowas habe ich mein Leben nicht gedacht, weil mir ist sowas als Kind ja selber auch passiert, ab meinem 4. Lebensjahr. Aber das hatte ich bei meinem Sohn nicht so vermutet, weil ich war eine Frau und er war ein Junge. Und davon habe ich sowas. War es bei dir auch ein Geistlicher? Nein, bei mir waren es Pflegeleute, sage ich jetzt mal. Also aber man erwartet das natürlich oder üblicherweise nicht in der Konstellation Nonne und kleiner Junge. Aber leider wissen wir es ja mittlerweile, dass es alle möglichen Varianten gegeben hat in all den Jahren. So, jetzt sind ja im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr viele furchtbare Missbrauchsfälle an den Tag gekommen. Und die Leute haben gesprochen. Und ich habe großen Respekt davor, dass die Leute gesprochen haben. Und dann hat die katholische Kirche irgendwann gesagt, okay, wir sind bereit, dieses aufarbeiten zu lassen, was mich sehr beeindruckt hat damals. Und haben das Kriminologische Institut Niedersachsen unter der Leitung von Professor Pfeiffer beauftragt, alles zu durchleuchten. Ja. So, und jetzt haben Sie aber die Zusammenarbeit mit Professor Pfeiffer beendet und Professor Pfeiffer wirft der Kirche Zensurwünsche vor, nach dem Motto, es darf nur das veröffentlicht werden, was der Kirche gefällt. Wie siehst du das? Also das ist das Allerschlimmste, was ich jetzt momentan höre. Vor allen Dingen, das sind Menschen, die sich ausgeben, für Gott da zu sein und so zu leben, mit also keine Ehe einzugehen oder überhaupt keinen Sex zu haben. Wenn diese Priester da alle Homosexuelle sind, das ist mir egal. Jeder Mensch muss leben, wie er möchte. Oder auch, das ist mir ganz egal. Aber nicht sich an Kindern zu vergreifen, das geht überhaupt nicht. Natürlich nicht. Und es wäre sehr schön gewesen, wenn da jetzt eine wissenschaftliche Aufarbeitung stattgefunden hätte. So war es ja auch geplant. Übrigens, was mich sehr, sehr schockiert hat beinahe, ich finde das skandalös. Professor Pfeiffer hat bei der Kirche angefragt, ob nicht Akten zerstört, vernichtet worden sind. Das wird bestimmt so. Das ist nur eine ganz normale Anfrage. Und darauf gab es die Antwort der Kirche, eine fast wörtliche Antwort. Allein diese Anfrage hat das Vertrauen nachhaltig zerstört. Das ist doch absurd, so etwas. Ja, ist es auch. Absurd. Und die wollen sich nur selber schützen jetzt. Und wenn ich mir vorstelle, Priester, die immer so etwas von sich geben, dass sie im Namen Gottes handeln und dann solche Sachen mit Kindern machen, das ist unglaublich. Also das tut weh. Im Jahre 1999 hat der damalige Papst Johannes Paul II. Gesagt, die Kirche fürchtet gewiss nicht die Wahrheit. Das hat mich damals auch sehr beeindruckt, weil ein Signal kam, wir wollen alles ans Tageslicht bringen. Und jetzt wird alles schwieriger und komplizierter und die Kirche steht nicht gut da. Ich finde das sehr bedauerlich, muss ich sagen. Ja. Und für die Opfer ist es natürlich ein Hohn. Ja, ist es auch. Ist dein Sohn irgendwie in diesem Opferverband mit engagiert? Es gibt ja mittlerweile Verbände von Menschen, die sich da zusammengeschlossen haben. Ja, also er hätte das mit Sicherheit getan, aber er hat bei ihm hat sich herausgestellt, dass er seit Ende 2011, dass er Lymphdrüsenkrebs hat. Achso, also, dann hat er kein Elan und keine Energie mehr dazu. Nein, nein, nein. Und Anfang 2012 kam da jemand von der Kirche, das war eine Frau und ein Herr gewesen da. Und dann wurde alles von ihm noch, musste er noch mal alles erzählen und er konnte sich sogar an die Nonne erinnern mit Namen, bei der er das machen musste und auch an die Nonne, die ihn dann gerettet hatte, die das dann irgendwann mitbekommen hatte, ne? Wir wollen das jetzt auch nicht alles zu negativ darstellen. Es gibt natürlich auch, das sind natürlich alles schlimme Ausnahmefälle. Es gibt auch wunderbare Menschen unter den Geistlichen und auch bei geistlichen Erziehern. Also man muss auch vorsichtig sein, dass man nicht alle über einen Kamm schert. Susanne, ich danke dir für deine Meinungsäußerung, für deinen Anruf zu diesem Thema und wünsche an dieser Stelle deinem Sohn gesundheitlich, was du gerade angedeutet hast, von Herzen alles Gute. Ja, und darf ich noch ganz schnell was sagen? Gerne. Es geht nur darum, weil es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele Menschen, denen früher auch so etwas passiert ist und dass die sich wirklich melden und auch wirklich was dagegen unternehmen, weil so kann das nicht weitergehen. Ja, okay, das ist noch dein Aufruf in dieser Sache. Ich danke dir vielmals, Susanne, und alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch, Domian. Tschüss, Susanne. Gut, ja, tschüss. So, jetzt hatten wir gerade das Stichwort Nonne. Da möchte ich euch gerne was erzählen. Wir hatten ja vor einigen Monaten einen tollen Anruf hier, nämlich von Schwester Katharina. Das ist eine Nonne der Karmeliterin hier in Köln, die seit über 30 Jahren im Kloster lebt und uns hier erzählt hat, dass sie jede Nacht diese Sendung hört, sie sich extra den Wecker stellt, die Sendung hört und anschließend für die Menschen betet, die hier ein trauriges Schicksal erlitten haben. Das war ein sehr tolles Gespräch und ich fand die Schwester Katharina sehr sympathisch. Und am Ende des Gesprächs habe ich so zu ihr gesagt, na, ich könnte dich ja eigentlich mal besuchen kommen. Das ist ja quasi hier bei uns um die Ecke in Köln. Und jetzt in der Weihnachtszeit habe ich das gemacht. Ich war im Kloster bei Schwester Katharina und muss sagen, dass das ein ganz toller Besuch war. Ich sehr gerne dort gewesen bin und die Schwester eine ganz, ganz tolle Frau ist, die mich wirklich tief beeindruckt hat. Und ich hoffe auch, dass wir ab jetzt in Verbindung sein werden. Also falls sie uns heute Abend auch und heute Nacht auch zuhört, schöne Grüße rüber ins Kloster zu Schwester Katharina. So, jetzt geht es weiter mit der Isa. Und Isa ist 22. Guten Morgen, Isa. Ja, hallo Domian. Hallo Isa, über was reden wir? Ja, und zwar glaube ich, dass ich sowas wie eine Psychose habe. Oh. Ja. Erzähl mal. Ja, also ich weiß gar nicht so genau, wann das angefangen hat. Also es hat eigentlich schon, also als Kind war das eigentlich schon immer präsent, dass ich so einen imaginären Freund hatte. Was ja auch nach so ein paar Theorien normal ist. Einen imaginären Freund? Genau. Den hast du dir eingebildet? Genau. Hm. Der ist aber irgendwie nie weggegangen und es sind eher noch Personen dazugekommen. Und ich habe dann eigentlich jedes Jahr immer gedacht, so, und wenn du jetzt Geburtstag hast, dann hörst du damit auf. Hm. Aber das konnte ich nie. Und ja, jetzt bin ich 22 und und der imaginäre Freund? Ich stelle mir immer noch vor, dass da Leute sind. Ach, jetzt sind es schon mehrere, also nicht nur ein Mensch. Wie erlebst du denn diese Leute? Also ich passe das immer so ein bisschen nach mir selber an. Also ich bin ganz selten ich selber, zwar noch so als Person, aber ich habe immer so noch so ein paar Zusätze. Zum Beispiel kann ich dann, ich weiß nicht, irgendwas wie Gedanken lesen oder ich stelle mir dann irgendwie vor, das klingt total bescheuert, aber dass ich dann irgendwie so eine Superheldin bin oder also so Sachen, die ich im Leben nie erreichen werde und die nie klappen. Aber nochmal zu den Leuten oder zu diesem imaginären Freund. Die passe ich dann sozusagen daran an. Siehst du die real? Nein, sehen tue ich sie nicht, das definitiv nicht. Ich stelle sie mir vor, aber ich sehe sie nicht vor mir. Hörst du sie? Das ist schwer zu sagen. Also ich rede ja mit denen und ich drehe mich dann teilweise auch um, so als würden sie von hinten mit mir reden, dass ich mich, wie man das ja macht, wenn jemand mit von hinten mit einem spricht, dass man sich demjenigen zuwendet, das mache ich schon. Aber das kann man sich natürlich auch so ein bisschen alles einbilden oder man kann aber auch real das Gefühl haben, da spricht wirklich jemand hinter mir. Ja. Dieses Gefühl hast du nicht? Nein. Nee. Also es ist wirklich noch, dass ich dass ich mir das selber so wünsche, dass das jemand sagt, aber ich eigentlich weiß, dass niemand spricht. Ist diese Fantasiewelt, die dich da umgibt, ist die bedrohlich für dich? Wie empfindest du diese Welt? Sie ist eigentlich ja immer mein Begleiter. Also eher was Gutes? Ja, weil ich passe sie halt auch immer mir an. Also wenn es mir sehr schlecht geht, dann stelle ich mir halt auch Menschen vor, die nicht immer nur Menschen, sind ja teilweise auch Fantasiewesen, die mich unterstützen, die mir helfen oder so. Ja. Oder wenn ich sehr glücklich bin, dann mache ich da eine Riesenparty draus. Also das ist so ein bisschen, So ein bisschen in dieser Richtung finde ich das ja eigentlich gar nicht so schlimm. Hat das eine Auswirkung, du bist jetzt 22 Jahre alt, hat das eine Auswirkung auf dein normales, reales Leben? Also ich sag mal so, wenn ich jetzt weg bin oder wenn ich meine Eltern besuche oder so, dann kommt es nicht so durch. Aber ich habe dann teilweise schon das Bedürfnis oder denke teilweise auch, wenn Freunde da sind, die müssten jetzt langsam mal gehen, weil ich habe jetzt das Bedürfnis... Achso, du musst dich um deine Leute kümmern. Ja, genau. Hast du einen Freund? Zurzeit nicht. Aber du hattest schon einen Freund? Ja. Und wie lange hielt die Beziehung? Die letzte ein bisschen mehr als ein Jahr. Naja, immerhin. Und hast du deinem Freund von diesen Gestalten erzählt? Nein, und als ich mit ihm zusammen war, war es auch nicht so doll, weil wir eben sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, weil ich das eigentlich nur habe, wenn ich alleine bin. Mhm. Und ja, das Problem ist halt, dass ich es teilweise ja richtig schon raufbeschwöre, dass ich alleine sein will, damit ich jetzt wieder eintauchen kann und wieder spielen kann. Mhm. Nun steht es mir natürlich nicht zu, hier eine psychiatrische Diagnose zu stellen. Ja, das ist klar. Es könnte natürlich sein, dass du einfach in eine wahnsinnige Fantasie hast und in deinen Fantasiewelten lebst. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie vielleicht ein Anfang einer leichten seelischen Erkrankung ist. Das wird gleich meine Psychologin mit dir klären. Da will ich auf keinen Fall irgendwie mich äußern. Für mich ist immer so eine ganz wichtige Frage bei solchen Dingen, wie sehr belästigt das dich und wie viel Angst hast du davor? Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist halt immer, ich hatte immer den Wunsch, damit aufzuhören. Mhm. Und ich kann nicht aufhören. Und ich habe eigentlich die Angst, dass ich das nie kann und dass ich nie die Kontrolle darüber kriege. Weil ich habe dann lasse ich es mal einen Monat und denke jetzt und verbiete es mir praktisch. Und dann habe ich so diese Sehnsucht danach und dann muss ich damit anfangen, weil es mir dann auf einmal total schlecht geht. Und das ist so diese, verarbeite ich eigentlich auch meine ganzen Probleme. Und, und ich habe halt Angst, dass ich die Kontrolle darüber verliere und dass ich dann irgendwann... Genau. Die Gefahr besteht, dass du irgendwann völlig vereinnahmt bist von dieser Welt. Und dass ich dann immer nur noch dahin... Im Moment kann ich es kontrollieren und kann sagen, okay, ich gehe jetzt in die Uni oder ich gehe jetzt irgendwo hin, ich lasse es jetzt. Aber irgendwann ist vielleicht mal der Punkt erreicht, wo ich dann... Absolut. Das nicht mehr kann. Genau. Und das ist für mich jetzt schon ein Warnsignal, dass da wirklich irgendwas gemacht werden muss, wenn man das selbst so empfindet. Wie sieht es denn so mit sozialen Kontakten aus? Bei dir hast du Freundinnen oder ein paar gute Freunde um dich herum? Also ich habe eigentlich in meinem Leben immer sehr wenig Freunde gehabt. Ich habe eine sehr gute Freundin, wohnt allerdings sehr weit weg. Und sonst sind das eigentlich mehr so flüchtige Kontakte jetzt halt wegen der Uni. Ja, was studierst du? Muss ich das sagen? Jetzt, lass mich raten, wenn du schon so reagierst darauf, Psychologie? Nein. Nein, okay. Wollte ich immer, aber da habe ich dann die Angst vor gehabt, weil man sagt, man fängt an, sich selbst zu therapieren und dann hatte ich Angst, dann drehe ich völlig durch. Ja, was studierst du denn? Was naturwissenschaftlich ist. Aha, nämlich? Machst du nicht so spannend. Na, im biologischen Bereich. Also Biologie. Biologie, ja. Ja, super. Irgendwie schon, ja. Ja, ich finde es auch, ich wundere mich, dass du da so zögerst. Das ist doch ein sehr anspruchsvolles Studium. Das ist doch super. Ja, also Isa, ich finde, da muss jetzt mal eine Fachfrau ran, die das mal genauer abtastet, das beurteilt und vor allen Dingen dir dann entsprechend auch noch einen Tipp geben kann, wie du das besser in den Griff kriegst. Ja. Ne? Das wird meine Psychologin, die Magdalena, machen. Ich bitte dich aufzulegen und die ruft dich gleich an. Alles klar. Ja, alles Gute und gut. Viel Erfolg im Studium. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Herzlich willkommen, sage ich zu Alex. Alex ist wie alt? 45. Guten Morgen. Nee, 43. Ach, 43, Entschuldigung. 43, ja. Lieber Alex, um was geht's? Ein Mann, ne? Nee, eine Frau. Ah, eine Frau, du lieber Gott, das mache ich alles falsch hier. Die ein bisschen erkältet ist, aber ich nehme Alexandra, heiße ich richtig. Alexandra, aber ich darf Alex sagen. Ja, klar, so nennen mich eigentlich alle, ja. Die junge Alex, 43. Ich bin mächtig aufgeregt. Mein Gott, ich komme ins Stottern, ehrlich. Um was geht's denn? Ja, ich bin seit 8, fast 9 Jahren heroinabhängig. Und ich kann einfach, ja, ich will einfach nicht mehr abhängig sein. Und ich bin eigentlich sonst nicht so hilflos, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich jetzt anfangen soll, ja, einen Entzug zu machen, eine Therapie zu machen, weil ich habe auch mächtige Angst davor, vor den Entzugserscheinungen, also so wie man so sagt, einen kalten Entzug. Was bist du für eine Drogenabhängige? So ein Junkie? Heroinabhängig. Heroinabhängig, ja, genau. Ja, ein Junkie, der so in der Ecke liegt den ganzen Tag? Nein. Nein? Nee. Ich bin, ja, bis vor kurzem, also jetzt bis vor ein paar Monaten immer arbeiten gegangen. Vollzeit? Vollzeit arbeiten gegangen. Es weiß niemand aus meiner Familie, es weiß niemand aus meinen, also eigentlich niemand. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Manager, der auch ganz normal seinen Job durchgezogen hat und heroinabhängig war. Gibt es. Und was hast du gearbeitet bis vor kurzem? Ich habe im Büro. Im Büro. Und hast da deine Frau gestanden und deine Sachen gemacht? Ja, ich habe so ganz, also Einzelhandelskauffrau gelernt und auch immer dann gearbeitet. Wann hast du das Zeug denn konsumiert? Das hat eigentlich vor über 10 Jahren als wirklich ein Wochenendvergnügen angefangen. Und dann immer, wenn du dann nach Hause kamst abends? Nee, als ein Wochenendvergnügen. Ach so, also wirklich ach so. Als ein Wochenendvergnügen. Ah. Da lagen auch dann mal ein paar Wochen dazwischen, wo ich nicht konsumiert habe. Mhm. Das ging auch lange Zeit gut. Und irgendwann bin ich morgens wach geworden und habe richtige Entzugserscheinungen gehabt. Ich wollte mir gar nicht eingestehen, dass es Entzugserscheinungen sind, ja. Mhm. Aber und hast du dann jeden Tag was genommen? Und dann fing es an, dass ich jeden Tag halt konsumieren musste. Hast du das denn nach der Arbeit oder sogar während der Arbeit gemacht? Ja, nur während der Arbeit. Während auch. Der Arbeit? Kann ja, man, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie fühlt man sich, wenn man Heroin genommen hat? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Also da schäme ich mich fast. Das zu sagen, wenn ich an die ersten Male denke, also wo ich es nur am Wochenende konsumiert habe, fantastisch. Dieses Gefühl, was da durch den Körper geht, ich kann gar nicht beschreiben. Ich wollte auch in die Richtung. Ein warmes Gefühl, ein angenehmes, man hat tolle Gedanken, man ist ruhig, man ist gelassen, entspannt, man kann tolle Gespräche führen. Ich bin ja jetzt nicht so Kann man denn in dem Zustand auch arbeiten? Ja, klar. Und so, dass es keiner merkt? Ich habe als Buchhalterin gearbeitet, ja. Und du hast präzise gearbeitet und keine Fehler mehr? Ja, mir sind nie Fehler unterlaufen. Ich habe immer so Vorstellungen gehabt, wenn man Heroin nimmt, dass einen das völlig wegkickt. Wie nimmst du es? Ich rauche. Ah ja. Nun ist das Zeug sehr teuer. Ja, und das ist die Sache, was ich bin am Ende mit. Wie viel Geld hast du im Monat so in der Regel ausgegeben dafür? 3.000 Euro. 3.000 Euro. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht so viel in deinem Beruf verdient hast. Ich habe gut verdient als Buchhalterin zuletzt jetzt, also in den letzten paar Jahren. Ne? Buchhalterin ist immer ein bisschen besser bezahlt wie ein normaler Bürojob. So, ne? Aber 3.000, du musst ja auch noch leben, deine Miete essen. Nein, ich habe, also ja klar, Miete, alles normal. Auto und halt was das alles so ganz normal halt wie jeder andere auch, ne? Ja, ich habe dann Kredite aufgenommen. Wie viel Schulden hast du heute? 30.000, 40.000 Euro. Du bist Buchhalterin. Ich weiß nicht, wie und was du da genau gemacht hast. War nicht die Versuch... Die ganze Buchhaltung. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich weiß nicht, wie man... Für einen mittelständischen Betrieb. Ja. Mit einer Kollegin natürlich noch, ne, ist klar. Ja. Nee, warte, worauf ich hinaus will. Ja. Wenn man so unter Geldnot ist, besteht da vielleicht sogar die Versuchung, dass man da irgendwie Geld abzweigt für sich? Ja, klar besteht die Versuchung. Hast du das gemacht? Möchte ich jetzt nicht so drüber reden. Ich habe Angst, dass ich sonst erkannt werde. Ja, auch. Also, das sind kriminelle Vorgänge passiert und du bist eine hochgradig abhängige Frau. Mhm. Richtig. Und ich will nicht mehr abhängig sein. Mich ekelt das selber an. Du bist ja auch, wenn du dein Leben bisher so hingekriegt hast, auch eine disziplinierte Frau. Einerseits ja. Okay, andererseits nicht, das ist mir schon klar. Aber einerseits ja. Das heißt, da ist irgendwas Diszipliniertes in dir. Ja. Jetzt bist du 43 Jahre alt. Ja. Wenn man jetzt mal rein objektiv an die Sache rangeht. Mhm. Du hast dich ja jetzt schon sehr weit reingeritten. Richtig. Du hängst schon halb in der Gosse. Genau. Um nicht zu sagen, fast ganz drin. Richtig. Wenn du noch weiter so machst, noch 10 Jahre, hängst du vielleicht real wirklich sogar in der Gosse. Will ich nicht. Mhm. Wie gesagt, es weiß keiner. Ich kann mit niemandem darüber sprechen. Du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Ich bin schon länger jetzt solo. Und es weiß niemand aus deinem Umfeld davon? Nein. Du machst das alles mit dir alleine aus? Ja. Weiß nur dein Dealer? Ja, und das ist eigentlich mittlerweile, jetzt wo ich sag mal, wo die Geld dieser Gelddruck, diese Geldlast, das Geld zu beschaffen irgendwie, wobei ich nicht kriminell bin jetzt mehr, bin nicht mehr kriminell, aber das Geld zu beschaffen wird unerträglich, dieser Druck. Ja, du hast keine Arbeit im Moment mehr. Nein. Bist du da rausgeflogen? Ja, einerseits ja. Okay, müssen wir auch nicht weiter vertiefen. Nee, auf jeden Fall hast du im Moment keine Geldquelle. Nein. Aber du konsumierst noch im Moment jeden Tag. Ja. Wie finanzierst du das? Von meinem letzten Kredit, den ich bekommen habe bei der Bank. Hast du heute auch schon? Ja, natürlich. Sonst könnte ich jetzt nicht so ruhig mit dir sprechen. Dann hätte ich Entzugserscheinungen. Ach so. Das heißt jetzt, wie lange liegt es zurück, dass du geraucht hast? 3-4 Stunden jetzt. Mhm. Und wie lange hält das dann immer an? Das kommt drauf an, wie hoch man, auf welchem Level man dosiert ist, ne? Mhm. Wie viel man am Tag konsumiert. Ich habe meinen Konsum schon minimiert. Wie viel konsumierst du denn am Tag? Ja, mittlerweile nicht mehr so viel. Was heißt denn das in Gramm ausgedrückt? 3. Mhm. So. Mal auch weniger, mal nur 1. Jetzt weiß ich alle, also die wichtigsten Eckdaten. Mhm. Nun fällt mir die Antwort darauf, was ich dir jetzt sagen werde, überhaupt nicht schwer, Alex. Ist dir klar, ne? Ja, ich habe nur. Ich sage dir nicht. Furchtbare Angst vor einem kalten Entzug. Ja. Ich sage dir nicht, mach jetzt irgendwie so weiter, wurstel dich durch, das ist schon ganz gut so für dich. Ne? Das sage ich alles nicht. Ich will nicht mehr. Dein erster Schritt ist, dass du jetzt zu einer Beratungsstelle gehen musst. Die, wo du wirklich mit Leuten zu tun hast, die sich auch in dieser Sucht sehr gut auskennen, und die dir auch alles erklären, wie das dann funktioniert, wie man einen Entzug etwas abfedert, was da passiert in der Klinik und so weiter. Der nächste Schritt wird eine Klinik sein. Es liegt alles in deiner Hand, das zu bewerkstelligen und das einzutüten. Morgen ist Samstag, ich weiß nicht, wie die Beratungsstellen auf sind. Spätestens Montag kannst du zu einer Beratungsstelle gehen. Also ich habe mal jetzt mittlerweile auch schon mal geguckt, diese Suchtberatungsstellen jetzt. Da gibt es ja städtische, ne? Mhm. Und also die haben wirklich nur, also nicht oft auf irgendwie, ne? Ja gut, also das daran soll es nicht scheitern, ne? Jetzt kommt es auf ein oder zwei Tage auch nicht mehr an. Nee. Ich bin aber auch mit meiner Kraft am Ende. Ich kann einfach nicht mehr. Ja, aber das ist doch... Ich möchte morgens am liebsten nicht mehr aufstehen. Alex, ich bin froh, dass du das sagst. Ich möchte manchmal am liebsten einfach im Bett liegen bleiben, in die Decke um den Kopf ziehen und warten, bis es vorbei ist. Wobei, das wäre jetzt die billigste und feigste Lösung. Du bist noch eine junge Frau. Ich kann aber auch nicht. Ich möchte eigentlich nicht in eine Klinik gehen. Ich möchte einen Entzug machen, aber nicht in eine Klinik. Weil ich habe 2 kleine Hunde und so einen Papagei. Ich könnte mich da nicht von trennen. Das ist auch meine Kraft. Du hast aber noch kein Mal einen Versuch gemacht in all den Jahren. Nein. Nein, okay. Du willst dich nicht trennen von den Tieren, das höre ich oft. Das ist meine Kraft, die geht. Ich verstehe. Auch das wirst du mit den Leuten von der Suchtberatung besprechen, das kennen die, das Problem, wie man das am besten löst. Mhm. Dass es dir schlecht geht, finde ich sehr gut. Und ich finde auch sehr gut, dass du solche Gefühle hast. Denn ja, das aber ist die, ich habe niemanden ist, auf der Welt, mit dem ich sprechen kann. Das ist die Voraussetzung, dass du jetzt etwas unternimmst. Wenn du jetzt nichts bald unternimmst, gehst du vor die Hunde oder sitzt im Knast. Und das möchte ich nicht. So, du bist 43 Jahre alt. Du kannst doch so viele tolle Sachen. Nein, nein, nein, eben nicht. Ich wollte genau das andere sagen. Ich finde, du hast die Chance, wieder neu anzufangen. Man muss aber das auch wollen und den ersten Schritt machen. Das will ich, ja. Bitte? Das will ich auch. Ja, dann kannst du eventuell hinterher, was heißt eventuell, du wirst wieder in einen... Ich möchte einfach morgens aufstehen und keine Sorgen mehr haben. So, dann gehst du wieder in deinen Beruf und führst ein Leben, so wie du es gerne möchtest. Ja. Jetzt bist du ein Sklave deiner Sucht. Ja, und das ekelt mich selber an. Es ist zum Kotzen. Ja, es macht dich klein und jämmerlich. Ja. Ja. Und das ist eigentlich gar nicht mal naturell. Also, du bist entschlossen. Ich mag das schon. Das ist gut. So, Alex, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Magdalena ruft dich an und versorgt dich mit den entsprechenden Beratungsstellen. Und dann wanderst du schön nächste Woche dahin. Mache ich sofort, wenn am Montag auf ist. Und ich würde sehr gerne irgendwann in den nächsten Monaten nochmal von dir hören, wie es dir so geht. Mache ich ganz bestimmt. Bitte melde dich nochmal, wenn du nicht durchkommst, dann bitte per Mail. Mache ich ganz bestimmt. Alles Gute und toi, toi, toi, Alex. Okay, tschüss. Danke, ja, schön. Tschüss. Achso, kann ich bitte noch ein Autogramm haben? Kannst du gleich der Magdalena sagen, also deine Anschrift ihr sagen. Ja, okay. Ja? Alles Gute, klar. Tschüss. Danke, tschüss. So. Keiner ruft zum Dschungelcamp an. Was ist mit euch los? Habt ihr das nicht gesehen? Ich bin ja ganz gespannt. Hilde hat es bestimmt nicht gesehen. Oder? Man weiß es nicht. Hilde 80, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Hilde. Ich hatte gestern versucht, aber das war die Zeit bei Jananda. Ah ja. Wir haben schon mal vor längerer Zeit miteinander gesprochen. Ja. Und zwar ging es darum, dass ich von meinem Vater missbraucht wurde, lange Jahre, bis dass ich dann nachher schwanger war und in eine Ehe gezwungen wurde. Und jetzt geht es mir darum... ich bin jetzt 80. In eine Ehe gezwungen wurdest? Ja, weil ich ja in Umständen war. Ach so. Und weil es ja jetzt keiner wissen sollte, von wem das Kind war. Verstehe, du bist 80 Jahre, das waren damals noch harte Zeiten, ne? Ja, strenge Zeiten. Ja. Ja, inzwischen ist mein Vater verstorben. Er hatte mir damals angedroht, sobald ich darüber rede, würde was passieren in der Familie. Ich wusste auch, dass er eine Pistole besaß aus dem Krieg und dann hatte ich auch Angst davor. Und er hatte mir auch gedroht, wenn ich jetzt den Mund aufmache, dann vergeht er sich an meine Schwester. Mhm. Und die war 10 Jahre jünger und wir standen uns sehr, sehr, sehr nah. Also hat dieser Vater ein Leben lang auf dich... Schlimme Dinge ausgeübt und getan. Und er wollte nur damit meine Mutter kränken, weil die ein Verhältnis hatte mit einem jungen Mann, als er Soldat war. Mhm. Und er war dann in Gefangenschaft und er dann wieder zu Hause war. Und das Verhältnis, das lief auch sehr lange. Ich wusste allerdings davon. Ich war ja auch kein dummes Kind mehr. Wie lange hat denn dein Vater dich missbraucht? Wir waren damals in der Ölstedt evakuiert. Das war 1946, kam er aus der Gefangenschaft zurück. Mhm. Und meine Mutter war zu der Zeit, wollte ihn besuchen, in Massen, weil wir ein Telegramm gekriegt hatten. Mhm. Und so habe ich dann gestanden, bei uns kamen immer in Nettelstedt die Transporte durch mit den Gefangenen und wir haben denen dann immer Lebensmittel reingereicht. Mhm. Und dann hielt ein Wagen an und da stieg mein Vater runter. Mhm. Da warst du wie alt? Da war ich 14. 14. Hat er sich dann gleich an dir vergangen? Ja, gleich. Am gleichen Abend noch. Wir hatten dann auf einem Bauernhof gewohnt und wir hatten ja da kein Badezimmer oder so. Wir hatten dann nur eine große Zinkpfanne und er wollte baden und ich musste ihn dann waschen. Und so fing das an. Und meine Mutter war nicht da. Die Mutter war nicht da. Nein, die kam erst einen anderen Morgen. Wie alt warst du, als du dann schwanger wurdest? Da war ich 19. 19. Und dann... Ja, da sind wir vor Nettelstedt, als mein Vater dann in Herne, wir sind aus Herne geboren, in Herne wieder eine Arbeit hatte, sind wir von Nettelstedt nach Herne gezogen und ich wollte nicht mit. Ich wollte da bei meiner Freundin bleiben und ich musste aber mit. Mhm. Ja, und dann ging das hier in Herne weiter. So, jetzt ist dieses Kind geboren und du warst verheiratet. Ja, und dann... Ist denn ganz klar, dass... Das wurde mir erst klar... Wir haben schon einmal miteinander geredet und da hat es mir damals empfohlen, ich sollte, weil das Verhältnis mit meinen Söhnen sehr gut ist, nicht darüber reden. Ja, mal eins nach dem anderen. Es ist nicht klar, ob dein Vater der Vater deines Kindes ist oder dein Mann. Nein, das ist nicht klar. Da hast du tausendmal drüber nachgedacht. Beides ist möglich. Ja, beides ist möglich. Genau. Jetzt dämmert es auch bei mir. Und wir haben darüber uns unterhalten. Ja. Sollst du deinem Sohn, der heute wie alt ist? Der ist 59. Der 59. Ist jetzt dieses Jahr 60. Du hast bisher dein ganzes Leben geschwiegen. Ja. Sollst du deinem Sohn sagen, dass er vielleicht gezeugt wurde von seinem Opa quasi. Ja. Und da habe ich dir damals gesagt, nein, das nicht. Ja. Warum, was soll das bringen? Das stürzt deinen Sohn in ein ganz tiefes Loch. Und zumal du ja nicht mal genau weißt, ob es so ist. Ja, das stimmt. So, jetzt rufst du mich aber wieder an. Warum? Aber soll ich damit mal sterben? Soll ich ihm dann nichts von sagen? Oder soll ich es schriftlich niederlegen, dass er nach meinem Tod davon weiß? Hilde, aber ist ihm damit geholfen? Ja, das ist genau der Punkt. Ich habe noch einen Sohn, der in der Ehe gezeugt wurde. Mhm. Und die sind so unterschiedlich, dass ich immer wieder darauf, wenn wir zusammen sind, wenn irgendeine Festlichkeit ist, dass ich immer wieder daran stoße, dass mein ältester Sohn wie mein Vater ist. Hast du deinen ältesten Sohn, um den es hier geht, hast du den eigentlich auch damals annehmen können und lieben können? Ja. Ja, das schon. Mhm. Ja. Ja. Ich kann verstehen, dass einen das ganze Leben umtreibt und dass man immer daran denkt. Aber Hilde, ich bin nach wie vor der Auffassung, dass du darüber schweigen solltest. Ja. Einmal, zum einen, weil du ja nicht einmal genau weißt, was die Wahrheit ist. Ja. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, was bringt es jetzt noch? Ja. Und ein Vaterschaftsbrief Test kann man ja nicht mehr machen, weil mein Vater ja verstorben ist und mein Ehemann auch. Würde es dir denn eine Erleichterung sein, wenn du zumindest in der Familie darüber erzählen könntest, dass dein Vater dich auch als Jugendliche sexuell missbraucht hat? Also meine Schwester weiß davon, weil er mich damals immer gedroht hat, wenn du nicht mehr Stille hältst, dann gehe ich an deine Schwester. Und meine Schwester ist fast 10 Jahre jünger als ich. Mhm. Und wir sind so zueinander gewachsen in der Kriegszeit. Also, das heißt, da hast du jemanden, mit dem du dich sehr intensiv besprechen kannst. Ja. Was meint sie denn zu der Frage? Aber es war mal jetzt eine Zeit, dass ich mit meiner Tochter darüber geredet habe. Ich habe noch eine Tochter. Und sie weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Diese Vermutung hast du deiner Tochter schon gesagt? Ja, nee, meine Tochter weiß darüber. Ich habe da mit ihr darüber gesprochen. Also nicht nur über den Missbrauch, sondern auch das eventuelle Bürbu. Was meint denn die Tochter und was meint die Schwester? Sie weiß nicht. Meine Schwester hat gesagt, sie weiß auch nicht weiter. Aber so wie meine Schwester jetzt sagt, immer wieder sieht sie in meinem ältesten Sohn, in unserem Herbert, immer wieder den Vater. Weißt du, Hilde, warum ich da so gebremst bin? Ja. Weil du deinem Sohn, ich glaube, unglaublich schadest. Ja. Wenn du ihm das sagst, stürzt du den Jungen, sag ich jetzt mal, den Mann, den gestandenen Mann, wirklich in Abgründe des Grübelns und dessen ganzes Leben wird ja neu bewertet und vielleicht ist es für seine Psyche, für seine Seele eine große Belastung. Warum soll man ihm das antun? Warum? Also soll ich eigentlich schweigen? Ja, du hast ja jetzt eine Möglichkeit, dich auszusprechen bei deiner Schwester, bei deiner Tochter. Ja. Wem wäre damit gedient, es ihm zu sagen? Eigentlich niemanden, ne? Aber du hast mich jetzt wieder angerufen, weil es dir so auf den Nägeln brennt. Ja, weil ja so viel Missbrauch in allen Zeitungen steht und überall ist das. Und manchmal denke ich, sollst du es ihm sagen oder sollst du es ihm nicht sagen? Mhm. Aber ich glaube, mein anderer Sohn, der wirklich ehrlich gezeugt ist, ich glaube, der würde mich dann verachten. Warum? Dass ich da nicht drüber gesprochen habe. Da würde er dich verachten? Ja, weil wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Und ich habe auch immer mal die Kinder beaufsichtigt, also seine Kinder. Und wir waren fast immer zusammen. Und er hat mir auch viel geholfen, als mein Mann starb, weil ich mit ihm dann nicht darüber gesprochen hätte. Hilde, wenn du meine Mutter wärst, ich würde dich nicht verachten deshalb. Ja, ich würde das sehr respektieren, wenn ich das im Nachhinein irgendwie erfahren hätte. Ich würde sagen, Hut ab, sie hat es verschwiegen, um uns oder um ihren Sohn zu schützen. Ja, also mein ältester Sohn, der ist charakterlich ganz anders. Mhm. Aber der andere Sohn, der ehrlich gezeugt ist, der ist ganz wie sein Vater. Und die Eltern meines Mannes kamen aus Bayern. Und da sind Gesetze, die hätten mich verachtet. Der ist härter drauf. Ja. Guck mal, du würdest ja deinem älteren Sohn quasi mitteilen, dass er ein Kind des Unglücks ist. Ja. Das Kind eines Verbrechens ist. Ja. Ja. Mir wird ganz mulmig die Vorstellung, wenn mir das jemand heute sagen würde. Wie es einem dann ergeht. Nein, sag's ihm nicht. Ich hatte auch die ersten Jahre sehr viel Schwierigkeiten. Wir haben ja damals noch zu Hause gewohnt, weil es keine Wohnung gab. Und dann wollte mein Vater mir den nicht geben, ne? Er wollte ihn behalten, weil er ja der Ansicht war, es war von ihm, ne? Ist denn der Sohn richtig gesund? Ja. Ja, da ist alles. Ja, er ist richtig gesund. Und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis. Dein Mann ist vermutlich schon tot? Ja. Ja. Das war keine gute Ehe? Ich habe das zweite Mal geheiratet. Ach so. Ich habe mich dann von diesem Mann getrennt. Da kamen wir kamen nicht mehr zurecht. Er hat auch krumme Sachen gemacht. Er war dann 3 Jahre im Gefängnis. Also ich habe da so viel Theater gehabt. Und jedenfalls habe ich dann einen Mann kennengelernt, der sehr gut zu mir war und der auch davon wusste. Dem habe ich das erzählt. Gott sei Dank. Ja, und wir haben dann eine Tochter bekommen. Ah, ja. Also da hat sich das Leben doch noch zu einem Guten entwickelt. Und diese Tochter, die wohnt nur drei Häuser von mir weg. Mhm. Und die ist immer ganz für mich da. Na, das ist doch schön. Ja, und auch ihr Mann, also auch, ne, also sowas Liebes. Es sei dir von Herzen gegönnt, dass das so dann jetzt im Alter gekommen ist. Liebe Hilde, meine Meinung ist geblieben, wie sie damals war. Ja, Schweige. Also soll ich es vergessen, Domian? Ich finde ja. Ja, also auch nicht niederschreiben. Nein. Also soll ich es ganz vergessen. Wenn schon schweigen, dann komplett. Dann ganz, ja. Mhm. Ich danke dir von ganzem Herzen. Alles Liebe. Mir sehr, sehr geholfen. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir, Hilde. Ja, danke. Tschüss, ciao. Dankeschön, tschüss. 1.40 Uhr haben wir und ich bin verbunden mit Oliver, der ist 25. Hallo Oliver. Hi Domian. Hallo Oliver. Ich würde gerne mit dir über das Dschungelcamp reden. Ach, na, ja. Endlich. Ja, endlich mal jemand über das Dschungelcamp. Das ist immer so lustig. Die haben unfassbare Einschaltquoten und keiner will sich dann da so zu. Ich hatte gerade die Küche aufgeräumt, wir hatten dabei Raclette gemacht und du hast gesagt, ja, können auch heute über das Dschungelcamp reden, genau. Habe ich gedacht, dann rufe ich mal an, habe ein bisschen aufgeräumt und dann hast du gedacht, schnell jetzt ans Telefon. Genau. So, wie fandst du es? Ja, ich fand's gut, halt ohne Dirk Bach halt ein bisschen was anderes, gewöhnungsbedürftig, fand so ein bisschen, den Daniel Hartwig hat ab und zu mal ein bisschen was so nachgemacht, nachgeafft, fand ich, so ein bisschen Kartenableserei, hat mich jetzt nicht ganz umgehauen. Natürlich kann man einen Dirk Bach nicht ersetzen. Nein, das ist ein ganz anderer Typ jetzt. Also wir vermissen Dirk natürlich alle. Ja, natürlich. Aber ich glaube, Daniel hat auch einen ganz guten Job gemacht. Er muss sich auch erst ein bisschen eingrooven da. Ja, mir kommt das aber manchmal so bei RTL vor, dass der Daniel Hartwig jetzt so langsam irgendwie alles bei RTL übernimmt. Er hat wieder ja auch seinen eigenen Knopf auf der Fernbedienung und dann schaltet man RTL ein und dann sieht man nur noch den Hartwig. Aber ich finde, das ist ein guter Moderator. Ja, der macht seine Arbeit schon gut, ja. So, jetzt zu den Insassen. Ja, also, die sind auch echt der Knaller. Wobei ich diesen Arno, diesen Dagobert ja erstens überhaupt gar nicht kannte. Vielleicht bin ich auch einfach zu jung. Ich habe das gar nicht richtig mitgekriegt. Genau. Und einen Insassen kenne ich zum Beispiel sogar persönlich. Und zwar ist das die Iris Klein. Mhm. Die hat ja mal im die Mutter von Daniela Katzenberger. Genau. Die hat mal im Container gelebt, da also im Big Brother Haus. Habe ich die auch gesehen, ja. Ja, und da war ich mal Bewohner in der 9. Staffel. Nein, doch, ehrlich? Ja. Ist jetzt nicht so besonders, aber sie war ja in der 10. Staffel. Ja. Und da man sich danach ja meistens immer so mit ein paar Bewohnern trifft, habe ich auch mal das Vergnügen gehabt, die Iris kennenzulernen und ein bisschen zu erleben. Ja. Und sie ist so ein Typ, die sich schon gerne in den Mittelpunkt drängt. Und ich hatte sie auch mal bei Facebook jetzt angeschrieben, warum sie jetzt in den Dschungel geht. Mhm. Und da hatte sie zu mir gesagt, Oliver, ich bin überhaupt kein Star und da habe ich auch nichts drin verloren. Und dann irgendwie macht's hat man doch gar nichts mehr von ihr gehört. Und dann auf einmal die Bild-Zeitung bestätigt die Kandidaten und ihre also, sind dabei. Zur Erklärung für die Nicht-Insider, das ist die Mutter von Daniela Katzenberger. Genau, das ist die Mutter von Daniela. Heutzutage reicht es offensichtlich schon aus, verwandt mit einem Sternchen zu sein, um da reinzukommen. Ja, wen findest du bisher am sympathischsten? Also ich mag die Olivia einfach. Ja, also ich auch. Ich mag jetzt nicht dieses Transsexuelle. Ich mag einfach diese Art. Also ich glaube auch, dass der als Oliver eigentlich ganz nett und glaub lustig ist. Als er im Interview gesagt hat, wenn er jetzt der Oliver kommen würde, der würde jetzt langweilig werden. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich mag einfach seinen Charakter. Und also heute fand ich ihn auch wirklich sehr kumpelhaft und sehr menschlich okay und sehr nett. Wer ging dir heute schon auf die Nerven? Das finde ich lustig, weil ich habe das jetzt jede Staffel geguckt und ich habe wirklich in dieser Staffel mal jemanden, der mir nicht auf den Sack geht. Wirklich, das ist ganz kurios. Das ist ja interessant. Ich hatte es ganz anders. Mir ging sofort auf die Nerven dieser Roberta oder Roberto, wie der heißt, dieser Roberto? Sänger. Achso, nee, der heißt Silva. Silva, genau. Der ging mir schon sehr gegen den Strich und Fiona geht mir auch gegen den Strich. Ja, also ich hatte jetzt hier ein paar Freunde gehabt, also meine Freundin und eine Freundin hergesagt und die fanden so ein bisschen die Georgine, ja. Diese Bachelor, das ist ja auch so lustig, ne? Man ist irgendwie so einmal die Woche im Fernsehen und ist dann auch schon da, weil man beim Bachelor mitgemacht. Wobei, ein ganz großer Star ist da ja drin. Ja, ein Megastar war er zumindest mal, nämlich Helmut Berger. Genau, ja. Der große Schauspieler Helmut Berger. ist jetzt auch der Knaller. Also irgendwie habe ich ja irgendwie die älteren Kandidaten, die immer da in dieses Camp einziehen, die liebe ich ja irgendwie auf Anhieb. Auch wenn die nichts machen, aber nur die Art, wie sie da sitzen. Also wer war denn da noch, der mal einmal so alt war und da auch nur gesessen hat? Ich weiß nicht. Rainer Langhans, dieser Alt-Tippi. Ja, der und davor gab es auch noch einen bisschen älteren. Ja. Hat man auch immer so ein bisschen Panik gehabt. Oh, oh. Bata Illitsch, noch, der Sänger. Ja, genau. Ja, noch 2 Grad wärmer und dann liegen sie da. Ich fand Helmut Berger erstaunlich zurückgenommen. Und der hat mir fast ein bisschen leid getan. Der ist ja gesundheitlich angeschlagen, der ist ja fertig, der Mann. Wie er da dampfend sitzt und liegt und irgendwie von jeder Dschungelprüfung ausgeschlossen wird, weil er das gar nicht schafft. Ja, manchmal fragt man sich wirklich, RTL, was macht ihr da mit der Gesundheit? Also ja, auch gut, wenn die Sonja jetzt sagt, die wurden vom Psychologen und vom Arzt durchgecheckt, aber... Oliver, das sind erwachsene Menschen. Ja klar, die wissen, was sie machen. Der ist pleite, also ja, er braucht die Kohle, deswegen machen die das. Ja, sonst geht da auch keiner rein. Da hat der Silva, der ist der Einzige, der wirklich von vornherein sagt, ich muss da reingehen, ich habe Schulden, ich brauche das Geld. Zack, fertig. Und die heucheln jetzt nicht so rum wie die anderen, ich weiß jetzt nicht, die eine von unter uns, die Vera oder wie sie heißt. Ich gehe da rein, um nach Amerika auswandern zu können. Und die Fiona möchte das Geld um ihre, die hat so eine, sag mal schnell, so eine Klamottenfirma, also wie heißt das? So eine, die macht sich selbstständig im Modebereich. Ja. Also, ich höre, du bist sehr interessiert und du bist genau dran an der Sache und du wirst jeden Tag wahrscheinlich gucken jetzt. Na klar, ja. Und ich wollte natürlich auch gucken wegen dem Dirk Bach, der Ersatz jetzt da. Ja. Weil ich hatte den Dirk Bach auch kennenlernen dürfen und ich war auch einen Tag nach der privaten Beisetzung von seinem Freund auch bei dem Kuckelkorn im Bestattungsunternehmen und habe mich im Kondolenzbuch eingetragen. Ah ja, sehr gut. Und war schon auf dem Friedhof und habe ihn ein Lichtlein angezündet. Das ist doch sehr nett. Ja. Und habe ihn halt im Theater bei uns kennengelernt. Ja. Da war er mit Hella, weil die hat ihre Stimme bei uns abgegeben. Und zwar bei Into the Woods hat sie die Stimme für den Riesen, der da mitgemacht hat, abgegeben. Und dann war er bei der Premiere da und dann habe ich auch ein kleines Interview mit ihm gemacht. Ah ja. Also ein bisschen persönlich bekannt. Ja, genau. Und deshalb finde ich auch ganz komisch, dass ich man kommt da irgendwie im Moment immer noch nicht so drüber klar, dass der irgendwie gar nicht mehr da ist. Irgendwie fehlt das. Das ist ganz merkwürdig. Jetzt ist das nochmal klarer geworden durch diese Sendung. Ja. So, Oliver, ich danke dir für deine Meinung. Ja. Und wir können natürlich eine Stunde darüber ratschen und ratschen, aber wir wollen ja erstmal ein bisschen Stoff kriegen die nächsten Tage, was da alles passiert. Genau. Vielen Dank für den Anruf. Alles Gute. Danke dir. Jo, tschüss. Ciao. 1.47 Uhr haben wir. Und hier ist Horst. Horst ist 65. Guten Morgen, Horst. Guten Morgen, Domian. Hallo, Horst. Schön, dass du da bist. Und was geht's denn bei dir? Danke, Ich wollte was zu den Sachen Missbrauch in der Kirche sagen. Ja? Mhm. Und vor allen Dingen, dass die Kirche das jetzt wieder vertuschen will. Ne? Finde ich nicht in Ordnung. So wirft man es der Kirche vor. Die Kirche hat natürlich einen anderen Standpunkt. Bischof Ackermann hat sich auch mehrfach geäußert in der Presse und hat gesagt, dass aus Datenschutzgründen das so nicht ginge, wie der Professor Pfeiffer das will. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, die Position. Und das wirft ich auch nicht. Nein, es hat, glaube ich, wirklich niemand richtig verstanden. Und es wirft einfach ein schlechtes Bild auf die Kirche. Ja, ich bin selber missbraucht worden im Internat. Ne? Wie alt warst du? Ich bin mit 14 ins Internat gekommen, also zwischen 14 und 16. Ich habe damals über die Sachen Tagebuch geschrieben, aber das ist wohl mittlerweile irgendwo verschütt gegangen. Ich kann es also so detailliert nicht mehr nachvollziehen. Aber du kannst dich erinnern, was damals passiert aber ist. Aber ja, auch relativ einfach. Was hat man denn mit dir gemacht? Ja, das... Irgendwie kam da einer der Betreuer an und wollte mich sexuell aufklären. Ob das mit meiner Mutter abgesprochen war, kann ich im Moment nicht mehr nachvollziehen, weil die Mutter tot ist. So, und ich habe bisher noch mit niemandem darüber gesprochen. Das ist heute das erste Mal. Ach. Weil ich einfach sage, diese Verlogenheit, die geht mir auf den Strich. Wein predigen und Wasser predigen und selber Wein trinken, das ist große Scheiße und das machen die Burschen. Ne? So, also das ist dann so weit gegangen, dass der Missbrauch dahin geführt hat, dass er den Penis so weit stimuliert hat bis zum Samenerguss im Reh in den verschiedenen Sequenzen der Aufklärungsgespräche. Bei ne? dir, bei dir, oder musstest du das? Bei mir. Ja, das hat er gemacht. Ja. Er hat das gemacht. Hat er gemacht. Mhm. So. Musstest du bei ihm auch etwas machen? Nein, nichts. Mhm. Ich habe mich weiter nicht gemeldet. Ich bin dann 65 aus der Kirche ausgetreten, ne? Mhm. Weil ich gesagt habe, mit dem Verein hast du nichts mehr am Hut. Ne? Mhm. Das hat nichts mit den Werten der Kirche zu tun, sondern mit dem Bodenpersonal. Ne? Gestatte noch eine Frage. Diese sogenannte Aufklärung, die er da mit dir gemacht hat, das hat er so 2 Jahre hintereinander gemacht? Dass er quasi dir deinen Penis... Ja, nicht jeden Tag. Also das war immer in verschiedenen Abständen. Mhm. Ja. Dann ging das Gespräch bis zum bestimmten Punkt. Ja, und dann sagt er, dann machen wir die nächste Woche oder in 14 Tagen weiter. Ne? Wie hast du das wie hast du denn das als Jugendlicher empfunden, dass der das gemacht hat? Ja, ich sag mal, das hat mich schon irgendwie gewundert, dass er jetzt hier da praktischen Unterricht gegeben hat, ne? Mhm. Und zu der damaligen Zeit, das ist Anfang der 60er Jahre gewesen, ja, ich sag mal, da war die Situation gesellschaftlich noch so, ja, wenigstens bei mir, die Mädels hatten Röcke und lange Haare und das war alles, was wir von denen wussten. Mhm. Weißt du, ob er das mit anderen Jungs auch gemacht hat? Nein, da kann ich nichts zu sagen. Also es wurde auch unter den Jungs nicht über sowas gesprochen? Das war Tabu? Nein. Das war Tabu, da ist nicht drüber gesprochen worden. Ne? Und du sprichst wirklich in der Tat jetzt hier gerade zum ersten Mal darüber? Ja, weil mich das jetzt so geärgert hat, ja, wenn ich die Herrschaften sehe, ob das der Bischof Marx in München ist oder der Ackermann, ja, die stellen sich dahin und sagen, da hat uns irgendetwas nicht gepasst und das wollen wir nicht. Entweder ich mache Aufklärung und dann... Dann richtig, mit allen dann Konsequenzen, richtig, ja. Und mit allen Namen, ja. Mit allem drum und dran, natürlich. Oder ich lasse es sein. Ich sag mal, was war das, glaube ich, Professor Pfeiffer, ne? Christian Pfeiffer. Der den Bericht zusammengestellt hat, ne? So, und ich denke mal, das ist ein Mann, der weiß, was er zu tun und zu lassen hat, ja. Allerdings, ich muss dir was sagen, die Vorwürfe der Kirche auch von Bischof Ackermann sind, dass Professor Pfeiffer mit dem Datenschutz nicht richtig und gut umgeht. Ich sag das mal jetzt sehr vereinfacht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Professor Pfeiffer war sogar mal Justizminister in Niedersachsen. Ja, ja. Der ist also, Jurist, der ist habilitierter Jurist. Mann, ne? Nein, also das ist... Und ich gehe mal davon aus, dass er damit ordentlich umgeht. Aber was mich einfach da so stört, ist diese Situation, dass das, was nicht sein darf, auch nicht sein kann. Das kommt wieder vor, ne? Und ich sag mal, ich bin der Meinung, wenn ich Unfug gemacht habe oder Blödsinn gemacht habe oder was falsch gemacht habe, dann sage ich das. Ich habe das falsch gemacht, dann brauche ich nicht rumeiern. Mhm. Und so viel Rückgrat muss ich haben. Das muss ich dir auch sagen, ich war wirklich richtig enttäuscht, als ich das gehört habe. Weil ich hätte großen Respekt vor der Kirche gehabt und hatte diesen Respekt auch damals, als die das in Auftrag gegeben haben. Wenn sie sagen würden, da ist vieles schlimm und schief gelaufen bei uns, wir bekennen uns dazu und wir tragen die Konsequenzen. Das hätte mich sehr beeindruckt. Da hätte ich großen Respekt vor gehabt. Ja, die haben doch Angst. Ja, natürlich. Dass hier noch mehr Leute weglaufen. Mhm. Oder dass ein bestimmtes Bild, was die aufbauen, wie ein Gartenhaus irgendwann mal zusammenbricht. Ne? Wenn du mir erzählst, dass du das jetzt zum ersten Mal äußerst und davon sprichst, ich gehe mal davon aus, dass du verheiratet warst oder bist in War. Du hast doch deine Frau nie davon erzählt? Nein. Warum nicht? Nein. Wozu? Weil es dich doch bedrückt hat. Nee, das hat mich weiter so nicht belastet. Aber ich kann mich an eine Sache erinnern. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das in dem Zusammenhang ist. Das ist gewesen 1993. Also viel später. Mhm. Da habe ich mal arbeitsmäßig in einem Büro gearbeitet. Und der Niederlassungsleiter, der hat dann irgendwie so komische Dinge gemacht. Ich sollte mal mit ihm zum Kartenspielen gehen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ist er immer auf die Toilette gefolgt, wenn ich da auch war. Ne? Mhm. Und dann hat er mir einmal in die Hosentasche gepackt, ne? Richtung Geschlechtsteil. Und da habe ich gesagt, jetzt soll er sein lassen. Mhm. Da hat er offensichtlich nicht verstanden. Dann hat er das nochmal gemacht. Ja. Und ich war damals ein Bursche, der relativ kräftig war. Da ich mir den Vogel geschnappt, habe den Lokusdeckel hochgetan, habe den Kopf da reingesteckt und habe abgezogen. Habe gesagt, so Junge, jetzt kannst du hier saufen und du lässt mich in Ruhe. Und da kamen auch die Erinnerungen hoch von damals. Ich denke mal, dass das damit zusammenhängt, weil ich ansonsten so nie, ich bin ein ganz friedlicher Mensch, ja, also Aggressivität ist bei mir nicht vorhanden. Ne? Aber in dem Zusammenhang denke ich mal, dass das irgendwo wieder hochgekommen ist, denn normalerweise reagiere ich nicht so aggressiv. Ne? Und ich habe es ihm ja einmal gesagt, im Guten, das soll es sein lassen. Ne? Offensichtlich ist es nicht angekommen. Also Horst, du bist zu anderen Mitteln gegriffen. Ne? Ja, ja. Du bist einer von den leider sehr, sehr vielen, auch sicher noch vielen, die im Verborgenen leben, die all das mal haben ertragen müssen in den verschiedensten Varianten. Ich freue mich sehr, dass du den Mut gefunden hast und hast dir heute angerufen, hast dich dazu geäußert. Danke auch für das Vertrauen, dass du es hier gemacht hast. Es ist gut, jede Stimme ist wichtig, die sich äußert zu diesem Fall. Ich denke, mit fremden und unabhängigen Leuten zu reden, ja, genau. Ist einfacher, ja, aus meiner Sicht, als mit Verwandten oder sonst was. Ja. Das taucht nichts. Ne? Lieber Horst, vielen Dank für dein Vertrauen. Gern geschehen. Danke. Alles Gute für dich. Dankeschön. Tschüss. Mach weiter so. Dankeschön. Ne? Danke. Tschüss. Und hier ist Chico. Chico ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Chico. Um was geht's? Ich muss immer wieder sehen, dass man dich nach der langen Zeit immer noch überraschen kann. Also, wenn ich ja sehe, welche Frau dich da angerufen haben, wie du dann guckst. Ja. Okay, also mein Thema ist einfach etwas über die Sucht. Du hattest mal vor langer Zeit einen Anruf bekommen von jemand, der einen Spielautomaten bei sich gestellt hatte und jedes Mal gespielt hat, wenn er diese Sucht bekam. Genau, es war ein ehemaliger Süchtiger, der sich so ein Ding nach Hause geholt hat und natürlich kein Geld reingeschmissen hat. Ganz genau. Ja. Und ich habe auch so eine Methode. Du hast auch eine Methode? Ich habe vor langer Zeit Mist gebaut. Ja. Und ich hatte dich vor 5 Jahren angerufen und du warst der Einzige, also ich hatte das volles Programm mit Gefängnis und Drogen und Gehör. Und du warst der Einzige, der richtig böse zu mir war. Du hast zu mir so gesagt, mein Gott, reiß dich doch zusammen und. Mhm. Und diese Sendung habe ich damals aufgenommen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich da irgendwo so ein kleines Rückschlag bekomme, dann schaue ich mir die Sendung an und das gibt mir jedes Mal, sage ich mal, wieder neue Motivation. Ehrlich, das hilft immer noch. Wirklich. Und ich wollte mich bei dir bedanken. Ich habe damals, als der Oliver Bocher, den habe ich draußen getroffen gehabt, habe ich den so ein Präsenzchen mitgegeben. Der sollte dir das geben, als du dein Jubiläum hattest. Aber der Oliver hat es nicht gemacht. Ist auch egal, es war eher so ein Scherz. Mhm. Wie gesagt, ich wollte mich bei dir nochmal herzlich bedanken. Ja, sehr gerne. Und ich merke immer wieder, wenn ich jedes Mal die Sendung anschaue, dass du selber bleibst. Ja, du hörst immer so viel Scheiße von den Leuten, dann sollst du auch mal was Gutes hören. Das ist ja schön, das freut mich natürlich enorm, wenn das so eine Wirkung hatte. Vielleicht noch einen Satz dazu, was es da ginge bei dir, welche Art von Sucht? Also ich war spielsüchtig. Ach, auch um Spielsucht, ich verstehe. Mhm. Ich war drogensüchtig. Mhm. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder auch vergangenes Jahr, da ist meine Mutter gestorben. Mhm. Und dann passiert es halt, dass du immer wieder zurückverfällst. Mhm. Ja? Mhm. Wichtig ist halt, wie weit fällst du? Mhm. Und wenn ich mir dann diese Sendung anschaue, wie böse du dann guckst, das war 2008, dann reiß ich mich so ein bisschen wieder zusammen. Mensch, Chico, das freut mich wirklich sehr, dass das so eine Langzeitwirkung hat. Und geht es dir denn heute, jetzt aktuell, geht es dir einigermaßen gut? Also ich habe damals nach unserem Gespräch, muss ich sagen, war ich sehr erfolgreich. Mhm. Ich habe mich wieder aufgepäppelt, habe also Schulden abgebaut und. Aber halt das Leben, das tägliche Leben gibt ja halt nicht immer die Möglichkeiten, dass es immer so schön sauber alles ist. Ne? Man fällt halt immer wieder, gerade so Menschen, die, sage ich mal, so ein bisschen gefährdet sind. Ja. Und wichtig ist, was man daraus macht. Und dass man sich immer wieder aufrappelt und nach oben geht, wieder zurückgeht. Ja. Mir geht es auch in Familie und alles geht immer so wunderbar. Sehr schön. Da und da gab es ein paar Rückschläge, aber ja. Ich wollte das schon lange gemacht haben, Domian. Ich freue mich sehr über deinen Anruf. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Rückmeldung, die uns alle hier in der Redaktion auch freut. Ich wünsche dir alles Gute, dass es weiter bergauf geht. Ja, bleib weiter so. Also und dass, dass du das Video gar nicht mehr brauchst. Ich hatte dir ein kleines Präsenz zu seinem Jubiläum. Ja. Ich habe es dem Oliver gegeben, weil ich da in der Nähe arbeite. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Lieber Chico, ich muss Schluss machen. Mach das. Schön, dass du angerufen hast. Alles Liebe. Ich wünsche alles Tschüss. Gute. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Frederik Marquardt und ich möchte euch gerne noch unser Thema sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche. Das Thema heißt, das Internet ist mein Unglück. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die durch das Netz vereinsamt sind, krank geworden sind, die verschuldet sich haben, die nur Sex im Internet haben oder die durch einen Online-Kontakt zum Verhängnis gekommen sind. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann mit einer freien Themennacht. Alles Gute, schlaf gut, bis nächste Woche. Tschüss, ciao.